from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge Nummer 68. Wir melden uns furios aus der Sommerpause zurück, oder eigentlich sind wir ja noch in der Sommerpause, aber wollten euch mal so ein kleines Heads abgeben über verschiedene Sachen, weil ja doch noch einiges passiert ist, seit wir nach dem Kevin Durant Gewitter miteinander gesprochen haben sozusagen. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt die aus auf Facebook oder basket.de. Ja, so liebe Hörer, ich bin ein emotionales Wrack, mental und physisch. Ich bin gerade nach Hause gelaufen in Suit und Tie bei 40 Grad und Luftfeuchtigkeit, komplett abgekackt. Sitz aber jetzt hier mit einem Bier und einem Muscle Shirt schön zu Hause. Okay. Und ja, muss euch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Marius hat mir gesagt, er hat sich selbst ein Basketball-Sabbatical, was auch immer das sein soll, verpasst. Und ich sitze jetzt hier und kann mit niemand sprechen und mein Kopf platzt Tag für Tag. Eigentlich will ich mich schon bei Reddit anmelden. Ja, es war eine lange Saison mit langen Playoffs und irgendwie hatte ich so ein bisschen die Lust verloren, über Basketball zu lesen, Basketball zu sprechen, aber das kommt so langsam alles wieder. Das Mojo kehrt zurück. Gerade auch, weil wir jetzt länger nicht mehr miteinander gequatscht haben. Also wir haben schon miteinander gequatscht, aber halt nicht über Basketball. Und ja, es ist ja einiges passiert, deswegen lass uns direkt starten mit einigen Sachen, die so nach unserer letzten Folge, das war, ich glaube, sogar fast der Tag nach dem Kevin Durant-Signing, was so dann noch passiert ist, was hängen geblieben ist, dann wollen wir einen kleinen Ausblick auf Olympia geben und. Hashtag, es ist einiges passiert. Mein chinesischer Mitbewohner hat also gerade jetzt eiskalt in der Küche sein behindertes Radio angemacht. Er soll nur nicht das WLAN anmachen, Mann. Also ich hoffe, dass ihr es jetzt nicht im Hintergrund hört, sonst gibt's da irgendwie eine Story aus dem chinesischen staatlichen Rundfunk. Aber zurück zum Wesentlichen, zurück zu den Signings und vor allem ja Russell Westbrook, der Nachricht, die perfekt getimed heute von wem sonst, dem Vogue, per Vogue-Bomb eben gedroppt worden ist, dass Russell Westbrook nämlich resigned, kriegt jede Menge Geld, um im Prinzip, um es jetzt mal ein bisschen heuchlerisch zu sagen, 2 Jahre länger zu spielen bei OKC als eigentlich geplant. Mhm. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das als Long-Term-Commitment gesehen werden kann. Einerseits glaube ich, ist es vor allem eine finanzielle Geschichte. Also es macht für ihn total Sinn. Ihr kennt das, dass die NBA-Spieler, die 10 Jahre in der Liga sind, dann diesen Super-Maximalvertrag jetzt mit dem neuen Cap, den Super-Super-Maximalvertrag unterschreiben können. Und das dauert bei Westbrook noch 1-2 Jahre. Danach kann er aus seinem Vertrag raus. Dann kann er richtig neu eincashen und ganz viel Geld bekommen. Und ja, für OKC ist das eine schöne Geschichte jetzt erstmal, dass so wenn der eine Hometown-Hero Kevin Durant gegangen ist, dass sie den zweiten erstmal halten können und die Fans sich auf jeden Fall auf die neue Saison einigermaßen freuen können und nicht vielleicht die ganze Zeit über Trade-Gerüchte nachdenken müssen. Obwohl, das nur vielleicht vorweg, ich glaube, damit hat man auch automatisch das Trade-Value, also den Wert von Russell Westbrook erhöht, weil traden kann man ihn ja immer noch, nur das Team, was für ihn traden würde, müsste jetzt mit dem neuen Vertrag nicht mehr Angst haben, dass er im Sommer abhaut. Interessanter Aspekt. Ich glaube generell, dass der größte Gewinner neben natürlich dem Bankkonto von Russell Westbrook, da in dem Fall Sam Presti ist, der GM der Thunder, der damit im Prinzip, das muss man ja wirklich so sagen, seinen Job gerettet hat, ja. Weil man, glaube ich, nicht wirklich hätte argumentieren können, dass er 2 Top-5-Spieler der Liga innerhalb eines Jahres oder innerhalb 2er-Free-Agency-Perioden dann eben ohne Wert das Team verlassen könnte. Mhm. Insofern hat er das ganz gut gespielt. Das Team ist nach wie vor gut aufgestellt. Talent ist da. Man wird jetzt dieses Jahr sehen, wie der Serge Ibaka-Trade sich ausspielt, ob der Rookie Sabonis was kann, inwieweit Oladipo man spielen lässt und dann eventuell für viel Geld verlängern werden muss in der nächsten Free Agency. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber trotzdem kann man wohl sagen, dass man jetzt wenigstens den Playoff-Platz mehr oder minder sicher hat nächstes Jahr. Ja, das denke ich auch. Also weit nach oben wird es, glaube ich, nicht gehen, aber dafür wiegt der Ausfall oder der Weggang von Kevin Durant und auch dann Serge Ibaka als ja eingespielten Teil des Teams irgendwie zu schwer. Aber die Playoffs, da kommen wir dann in unseren Prediction-Folgen vor der Saison noch drauf. Für mich sind die Playoffs schon irgendwie erreichbar beziehungsweise fast schon sicher, denke ich. Dafür ist das Team zu talentiert. Ja, wie sich der, du hast es gerade gesagt, wie sich der Roster dann ausspielen wird mit Oladipo, mit Sabonis, das wird man alles sehen, aber der Weg ist frei für ein Triple-Double-Average von Russell Westbrook, glaube ich. Ja, definitiv. Beastbrook habe ich schon gehört. Ganz geil eigentlich, der Spitzname. Ich würde gerne noch einmal auf einen weiteren Move zurückkommen. Das haben sie ja letztlich gemacht, also für euch, die es vielleicht jetzt noch nicht komplett mitbekommen haben oder auch jetzt nicht so die ganzen Neuigkeiten und weiß ich nicht, Hoops-Hype-Gerüchte dann gelesen haben. Das, was jetzt Westbrook unterschrieben hat, ist im Prinzip erstmal frisches Geld für das kommende Jahr. Ich glaube, da sollte er irgendwie 17 Millionen oder 18 Millionen verdienen, bekommt jetzt um die 10 Millionen mehr. Ja. Sowie dann eben eine frische Vertragsverlängerung für 17, 18 und 18, 19 mit Spieleroptionen im letzten Jahr. Insofern ist das erstmal viel frisches Geld. Wie haben sie das überhaupt machen können? Sie hatten eben noch Platz unterm Cap nach dem Abgang von Kevin Durant, der ja einen Cap-Hold hatte von um die 20 Millionen, glaube ich. Mhm. Sowie dann eben auch das Renouncen, wie es ja im Englischen heißt, von Dion Waiters Cap-Hold und seiner Restricted Free Agency. Das lag ungefähr bei so 8 Millionen, glaube ich. Also das war recht wesentlich, dass sie dann letztendlich die Raiders gesagt haben, hey, wir verzichten auf das Recht, Restricted Free Agency mit dir zu haben. Du wirst also komplett unrestricted Free Agent. Ja, das hat sich für OKC super ausgezahlt, für Dion Waiters weniger, oder? Willst du noch mal kurz darüber sprechen, dass er letztendlich in Anführungsstrichen nur 2,9 Millionen für ein Jahr von den Heat bekommen hat? Ja, erinnert mich so ein bisschen an J.R. Smith, der vorher, nachdem er bei den Knicks rausgeoptet ist, ziemlich hoch gepokert hatte und dann doch weniger Geld bekommen hat. Er ist jetzt dann schlussendlich mit einer Championship belohnt worden. Ich glaube nicht, dass Dion Waiters dieses Glück zuteil werden wird, aber das war schon so ein bisschen absehbar, als sie für Oladipo getradet hatten, glaube ich. Da war es schon absehbar, dass Dion Waiters da, wenn überhaupt, irgendwie wieder der vielleicht sogar siebte oder achte Mann von der Bank wird und diese Rolle ihm sowieso nicht gefallen hat, weil er ja in seinem Selbstverständnis durchaus einer der besten Two-Guards in der Liga ist. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass er mehr wert ist als 2,9 Millionen, die er jetzt im Jahr bekommt, wenn man sich auch die ganzen anderen Signings und Free Agent Signings in der im Sommer jetzt anguckt, was da andere Leute für Geld gekriegt haben. Aber ja, jetzt hat er die Chance, sich neu zu beweisen und dann vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr, wie auch immer, dann nochmal ein bisschen einzucashen. Ja, sehr, also da für wenn man jetzt nur die Aktion nach dem Abgang von Durant anschaut, war es dann doch noch eine vernünftige Offseason für OKC. Sie haben nämlich Alex Abrines gezeigt von Barcelona aus der spanischen ACB. Auch ein Guard, der 23 Jahre alt ist, für 3 Jahre 18 Millionen. Und da haben sie wohl sehr wohl gesagt, dass das für sie viel mehr Sinn macht als einen recht ISO-lastigen Dion Waiters, der zudem wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen gewesen sein würde nach den guten Serien in den Playoffs gegen OKC und Memphis vorher, glaube ich. Und ja, insofern tut mir nicht unbedingt leid für Dion Waiters. Ich war nie auf Dion Waiters Island. Ich freue mich, dass er den Agent wahrscheinlich feuern wird, aber so ist das halt manchmal. Ja, ich denke auch. Also auch mit 2,9 Millionen im Jahr braucht man nicht um sein Gehalt oder sein Konto trauern, denke ich. Ja, und ISO-Spieler haben sie genug. Also ich glaube, das wird jetzt ist wirklich der Weg frei für die Westbrook-Show. Und Oladipo ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er zuerst den Mitspieler sucht und dann sich selber, sondern eher umgekehrt. Also da wäre ein Dion Waiters für das Spielsystem, glaube ich, auch eher Gift gewesen, als dass er denen weitergeholfen hätte. Zwei Fragen für dich, für zwei unterschiedliche Teams der Western Conference habe ich noch. Erste Frage bezieht sich auf die Trailblazers aus Portland. Portland geht all in mit ihrem jungen Team, haben jetzt im Prinzip jedem unter 25-Jährigen mindestens 10 Millionen pro Jahr gegeben. Lass mich das nochmal kurz recappen. Maurice Harkless, 4 Jahre, 40 Millionen. Dann haben sie Myers Leonard, 4 Jahre, 41 Millionen gegeben. Alan Crabbe, 4 Jahre, 75 Millionen. Das sind übrigens alles Leute, die von der Bank kamen. Ja. Dann haben sie Festus Ezeli in einem Steal für 2 Jahre, 18 Millionen unter Vertrag genommen. Und haben obendrauf noch CJ McCollum mit einem schönen dreistelligen Millionenvertrag ausgestattet. Und Evan Turner. Und Evan Turner auch noch Kohle nachgeschmissen. Ich habe irgendwann vor meinem NBA-Sabbatical von 2 Wochen oder so gelesen, dass ich glaube, es sind Evan Turner, McCollum und Alan Crabbe zusammen im nächsten Jahr so viel verdienen, wie der ganze Salary Cap vor 2 Jahren war. Und die spielen ja alle fast die gleiche Position. Ja. Also generell, man muss natürlich dazu sagen, das sind alles oder größtenteils Restricted Free Agents gewesen. Das heißt, man konnte das machen, ohne dass es einem wehtut, weil wenn du eh capped out bist, also keinen Cap-Spielraum mehr hast, dann solltest du lieber die Spieler, die du momentan als Restricted Free Agents hast oder unter Vertrag hast, verlängern, weil du eh keine Free Agencies mehr an Land ziehen kannst. Das heißt, ich kann generell schon nachvollziehen, dass du deine eigenen Jungs weiter unter Vertrag nimmst. Insofern ist das für mich okay. Natürlich recht starke Overpays zum Teil für diese Art von Spielermaterial zu machen, ist natürlich dann in gewisser Weise dann doch ein Reach, weil sie jetzt damit sagen wollen, okay, sie werden sich selber in 2-3 Jahren unter den Top 2-3 Teams des Westens sehen. Ja, also ich hätte wahrscheinlich auch genauso gehandelt. Ich finde, und das ist auch gar kein Vorwurf an die Portland Trailblazers. Ich meine, du machst das, was das System dir so ein bisschen vorgibt, wenn du mithalten willst und nutzt alle Möglichkeiten auch in der Restricted Free Agency, die du halt hast. Aber Alan Crabbe ist für mich so ein Sinnbild dieser kaputten Preisstruktur irgendwie. Also ja, ein junger, talentierter Spieler, hat aber, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Spiele in der Regular Season gestartet, in den Playoffs ganz ordentlich 2-3 Mal gespielt, aber lass mal irgendwie seine Karriere oder das, was diesen Vertrag finanziell rechtfertigen würde, jetzt in einem Vakuum, ohne diese ganzen Rahmenbedingungen des neuen Caps, lass das mal 10 Spiele sein, die das rechtfertigen. Und mit 10 Spielen 75 Millionen zu verdienen, finde ich einfach krass. Ja. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich meine, solche Spieler lassen sich natürlich dann doch auch ein bisschen leichter traden. Interessant ist der Aspekt, dass gerade die Spieler, die jetzt ein bisschen in die Röhre geguckt haben und eben nicht Free Agents waren, jetzt unglaublich beliebt werden, was ihre Verträge als Trademaster betrifft. Also wenn du jetzt einen Spieler hast, der noch 2 bis 3 Jahre auf diesem alten Salary-Niveau ist, ist das natürlich wie ein Rookie-Vertrag vorher. Insofern werden diese Spieler sehr, sehr beliebt sein, dann eventuell gegen einen vermeintlich talentierteren Spieler mit einem dieser neuen Vertragsstrukturen dann eben einzutauschen. Mhm. Das wird sich zeigen. Umso mehr steigt natürlich dann eben auch der Value von Draftpicks, Brooklyn, in der Zukunft, weil das natürlich eben kontrollierte Verträge sind, die über bis zu 4 Jahre lang, was die erste Runde betrifft, dann eben super günstig sind. Ja, ich glaube auch. Also selbst ein durchschnittlicher Spieler, selbst wenn dein Rookie nur ein guter Rollenspieler wird und du ihm unter 10 Millionen im Jahr zahlst, dann ist das für deinen Salary Cap eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Weil andere Rollenspieler, die irgendwie Veterans sind und schon 5-6 Jahre in der Liga sind, die dann schon mit 15 oder so auf der Uhr stehen, ne? Ja, kleiner Lesetipp in der Hinsicht vielleicht. Ich hatte dir das letzte Woche geschickt. In der Hoffnung, dass du morgens vielleicht beim Kaffee dann deinen Sabbatical pausierst. Vice Sports, das amerikanische Magazin oder Popkulturmagazin, nenne ich es jetzt einfach mal, hat einen ziemlich coolen Artikel geschrieben über die zweite Runde des NBA Drafts und wie die zweite Runde des NBA Drafts durch dieses Geld, das jetzt in die Liga gespült kommt, eben total zur Farce wird, weil Spieler teilweise die Vertragsangebote gedraftet zu werden in der zweiten Runde ablehnen. Das heißt, du musst natürlich Einverständnis geben. Wenn jetzt also, weiß ich nicht, Brooklyn hier nächstes Jahr in der zweiten Runde in Shanghai anruft und sagt, Phil, hast du nicht mal Bock rüberzukommen? Dann sag ich, nee, Jungs, mach ich nicht, weil ihr mir zu wenig Geld garantiert und mein Vertrag nicht garantiert wird. Ich gehe lieber ins Training Camp, versuche mir da einen garantierten Vertrag eben oder einen teilweise garantierten Vertrag zu erspielen. oder eben vorzuspielen für die 29 anderen Teams. Super interessant, googelt das mal, Vice Sports und dann irgendwie NBA Draft, dann müsstet ihr das finden. Geht recht tief auch ins Detail, also ist echt ein guter Artikel. Habe ich leider nicht gelesen, Phil. Werde ich aber definitiv nachholen. Aber sonst geht's dir halt so wie Jimmer Fredette, der bald bei dir um die Ecke spielen wird. Behindert. Ich bin ausgerastet. Das schreibt ein chinesisches Newsportal heute oder ein Expertportal hier aus Shanghai. Ja, übrigens, nächstes Jahr lohnt es sich auch wieder, zu den Shanghai Sharks zu gehen, zur CBA, Chinese Basketball Association. Es kommt ein ehemaliger College-Star. Ja, dann dachte ich schon, okay, scheiße, Tyrus Thomas wird hier wieder irgendwie Schützenjäger sein in China. Rest in peace, Gott hab ihn selig. Aber ist übrigens nicht gestorben. Aber es ist Jimmer Fredette. Er wird hier spielen und ich überlege mir schon hinzugehen und mit einer Bierdose auf ihn zu werfen. Ich hasse ihn. Sagt das nicht schon alles, wenn du in China angekündigt wirst, nachdem du schon 4 oder 5 Jahre nicht mehr im College bist, ein ehemaliger College-Spieler, College-Star kommt zu uns? Das sagt doch, also, wenn das die Chinesen über dich sagen, dann war es das doch eigentlich, oder? Dann mach doch lieber, mach eine Ausbildung oder so. Mach irgendwas anderes. Oder? Naja, gut, bei der Ausbildung verdienst du nicht 1 Million und kommst hierher und kannst in Shanghai leben, was jetzt gar nicht mal so unbedingt schlecht ist. Der muss sich auf jeden Fall nicht anhören, wie seine Mitbewohner irgendwelches Radio hören. Ja, er sollte zumindest über einen zweiten Bildungsweg nachdenken. Ja. Naja, jedenfalls, Dallas hat übrigens jemand aus der CBA im Prinzip unter Vertrag genommen. Ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht auf der Palette, der letztes Jahr in China 45 Punkte gewonnen hat. drei Jahre ungarantierter Vertrag. Macht er trotzdem. Ja, wieso nicht? Ja. Mal machen. Die nächste Frage, ich habe gesagt, ich habe 2 Fragen an dich, ja. Betrifft die San Antonio Spurs, wo Tim Duncan, du hast ja in einer emotionalen Abschiedsrede ihm dann eben noch die Ehre, die ihm gebührt, dann eben gegeben. Wo die San Antonio Spurs ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber trotzdem natürlich weiterhin contenten wollen. Sie haben 2 Spieler im Frontcourt unter Vertrag genommen, haben aber eben auch 2 Spieler abgegeben. Timmy D hat seine Karriere an den Nagel gehangen und David West geht zu den Konkurrenten in die Bay. Dafür haben sie David Lee und Pau Gasol unter Vertrag genommen. David Lee jetzt in den letzten Tagen erst unter Vertrag genommen, 2 Jahre, 3 Millionen. Sind sie schlechter geworden im Frontcourt? Boban Marjanovic haben sie auch übrigens nicht halten können. Also 3 Phil. Spieler. Und Boris Diaw, Mann. Oh ja, scheiße. unseren Liebling Fast Lane, High Life, Wine Drinking. Rotwein. Kaffeemann. Ja, Boris Diaw. Ich finde schon, dass sie schlechter geworden sind. Und zwar, also, naja, sagen wir mal anders. Ich glaube, die anderen sind einfach besser geworden. Also OKC natürlich nicht, aber Golden State Warriors sind besser geworden, die ja der, sag ich mal, ernstzunehmendste Konkurrent bei ihnen im letzten Jahr schon waren. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass San Antonio auf der Stelle getreten ist, weil ich glaube, Pau Gasol kann natürlich mehr Punkte averagen als Tim Duncan noch zu dem Status jetzt im letzten Jahr seiner Karriere, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Tim Duncan durch sein Stellungsspiel in der Defense noch war, wie wichtig er im Training ist, wie wichtig er in der Kabine ist. Genauso wie so ein David West, der zum absoluten Gollum-Ring-Chaser in der NBA verkommen ist, ehrlich gesagt. Also das tut mir schon fast leid, das zu sehen, dass er jetzt nur noch den Teams hinterherrennt, die irgendwie vermeintlich die beste Chance auf den Titel haben. Wenn es Golden State wieder erwartend doch nicht schaffen sollte, dann wird er wahrscheinlich nächstes Jahr in Cleveland spielen. Aber ja, also ich glaube schon, dass diese eingespielte Truppe um Tim Duncan und Boris Diaw, dass die besser zum Spielsystem der San Antonio Spurs passt, als das Pau Gasol. Also ich habe keine Angst vor einem Frontcourt von LaMarcus Aldridge und Pau Gasol, gerade in der Defense nicht. Ja, sie müssen auf jeden Fall ein bisschen kleiner spielen und interessante Anekdote ist natürlich, dass jetzt zwangsläufig Aldridge mehr auf der 5 spielen werden muss, was ja. Er absolut nicht wollte, als er noch in Portland war. Und das steht jetzt eigentlich außer Frage, dass er das durchaus auf jeden Fall machen muss. Ja, und ne, Tony Parker auf der 1 weiß ich auch nicht, ob man da noch so viel Vertrauen in die, also, was heißt nicht so viel Vertrauen? Die Spurs werden 50 Spiele gewinnen. Hundertprozentig. Aber erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, je nachdem, wie das Matchup aussieht im Westen, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in die Western Conference Finals kommen. Ja, also ich würde auch 55 draus machen, aber das kommt natürlich jetzt nicht unbedingt darauf an, wenn du dann eben in den Playoffs in der zweiten Runde gegen, weiß ich nicht, eines der sehr athletischen, tieferen Teams spielst dann. Mhm. Sie haben schon einiges an Tiefe eingebüßt dieses Jahr, das stimmt definitiv. Aber du weißt auch, dass ich Pau Gasol, ich sag mal, die letzten 10 Jahre immer nur bei lautlosem TV oder Laptop anhören kann. Ja. Sehen kann. Vielleicht ist Popovic ja der erste Trainer, der ihm die Schreierei austreiben kann. Wer weiß. Leute, ihr wisst, dass Pau Gasol bei jedem Körperkontakt schreit, als würde er momentan abgestochen werden. Bei jedem. Es gibt da eine wunderbare YouTube-Compilation, Pau Gasol Screaming, heißt es, glaube ich, wo einfach 3 Minuten lang ununterbrochen Pau Gasol schreit und es ist so großartig. Es ist so gut. Ja, also, so. Wie sieht denn die Starting Five von den San Antonio Spurs aus? Tony Parker auf der 1, Danny Green auf der 2, Kawhi Leonard auf der 3. Aldridge und Pau. Pau auf der 4 oder doch auf der 5 und auf Aldridge. Auf der 5. Aber ja. Sie haben trotzdem keine Defensive dann im Frontcourt. Sie haben nur Dwayne Dedmon und David Lee von der Bank kommen auf den großen Positionen und das ist absolut zu wenig für Championship-Content. Genau, das glaube ich eben auch. Und dazu noch die 1 mit Tony Parker und also was Frontcourt Defense, klar, hast du gerade gesagt, aber auch Perimeter Defense, Tony Parker und Patty Mills. Puh. Oh, das ist okay. Habe ich nicht so ein großes Problem mit. Patty Mills ist kein überdurchschnittlicher Verteidiger, aber er ist aktiv und für die zweite Garde reicht's auf jeden Fall. Also da finde ich es jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich meine, wir können tatsächlich jetzt, wo du sagst, den Sprung wagen, wenn du okay damit bist, zu schauen, wer überhaupt noch auf der Palette ist, wen es überhaupt noch gibt, weil yes. Du kannst natürlich noch Minimumverträge verteilen und so wie es aussieht, heißt das ja, dass San Antonio da auf jeden Fall noch aktiv werden muss, um sich jemanden zu holen. Vielleicht schauen wir einfach mal gerade noch, wer so auf dem Markt ist. Ich finde es übrigens auch interessant zu gucken, jedes Jahr werden einige Spieler ganz, ganz leise und klammheimlich sozusagen aus der Liga geschoben und man kriegt es kaum mit. Auch wir Freaks, die vermeintlich irgendwie jeden Kader in- und auswendig kennen, brauchen immer ein bisschen, dass man sagt, oh, wo ist denn übrigens XY gelandet und der ist dann arbeitslos. Oder in China. Insofern schauen wir doch einfach mal auf die Liste, wer noch so available ist an spielbaren Spielern. Ja, LeBron James wäre ein Top-Signing für San Antonio. Meinst du Minimum Master, ja? Ja, also wird denen auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. Nein, aber jetzt mal, ohne das direkt mit San Antonio zu verknüpfen, aber nimm mal zum Beispiel einen Spieler wie Josh Smith, ja? Ist 30 Jahre, hätte auf jeden Fall noch ein, zwei gut, vernünftige Jahre in sich, aber hat jetzt mittlerweile bei 2 unterschiedlichen Franchises schon verkackt. Vielleicht sogar 3, wenn du jetzt Atlanta sogar noch dazu nimmst. Meinst du, dass er nochmal eine Chance bekommt bei einer Franchise? Ja, spätestens im Winter. Dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, sein Problem ist nicht unbedingt die 30 Jahre oder sein spielerisches Potenzial, sondern character-wise, ne? Also er hat unter Beweis gestellt, dass er in verschiedenen Teams, in verschiedenen Franchises nicht in der Lage ist, sich adäquat unterzuordnen und ein richtiger Teamplayer zu sein. Und das ist in seiner Situation, gerade wenn du jetzt als also die Jungs, die jetzt auf dem Markt sind, was sind die dann? Der maximal 10. Mann oder so? Da ist das mit Sicherheit nicht förderlich, wenn du dann bekannt dafür bist, dass du aus, egal wo du spielst, wann du spielst und welche Rolle du spielst, eine Ego-Show draus machst. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe 2 Spieler für dich, um jetzt die San Antonio-Diskussion ein bisschen zu beenden, die ins Beuteschema passen würden. Wie wär's denn mit Kevin Serafin oder Tyler Hansbrough? Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Kevin Serafin kenne ich ja aus dem letzten Jahr von den Knicks. Also er tut dir nicht weh, wenn er reinkommt. Ist jetzt nicht so, dass du dir da größere Sorgen machen müsst. Er ist natürlich sehr limitiert in dem, was er kann, gerade vorne. Ab und zu hat er mal so einen Glimpse, wo du denkst, ja, ist doch ein ganz guter Rollenspieler. Aber ja, wenn du Frontcourt-Tiefe brauchst, irgendwie den 4., 5. Frontcourt-Mann, dann finde ich Kevin Serafin schon eine ganz passable Lösung. Tyler Hansbrough kann im Grunde nur Gegenspielern auf die Eier gehen und rebounden, oder? Ja, aber das hätte ich jetzt nein, kein das, Problem mit den drei. Nein, das ist ja in Ordnung, aber dafür musst du ihn dann holen und nicht für irgendwas anderes. Also wenn du sagst, okay, nee, klar. Wenn du sagst, okay, der gegnerische Vierer, der nimmt heute LaMarcus Aldridge auseinander zum Beispiel, dann schickst du Tyler Hansbrough drauf, der holt sich in 5 Minuten 4 Fouls ab und foult den heißgelaufenen Gegner so hart, dass die Hoffnung besteht, dass er eben nicht mehr zum Korb zieht. Ja, aber siehst du, ich glaube, da gibt's so ein häufig irgendwie so eine Realitätsverweigerung von manchen Teams oder auch von Fans. Ich sag jetzt nicht, dass das bei dir der Fall ist, dass man dann irgendwie sagt, ja, Josh Smith, der kann ja ein bisschen was von allem, der kann super verteidigen, kann den Ball bringen und sowas, der total super, hat mal irgendwie 18, 8 und 6 aufgelegt. Tyler Hansbrough ist halt der typische Spieler, der 10 Jahre in der NBA spielt und alle Leute überrascht, weil er eigentlich nicht so talentiert ist. Und das liegt nicht nur daran, dass er irgendwie Leuten auf die Eier geht, sondern dass er ein Profi ist, dass er keinem innerhalb der Franchise auf die Eier geht, dass er jeden Tag zum Training kommt, sein Ding macht. Und wenn die sagen, hey, wir haben hier ein Back-to-Back und LaMarcus Aldridge ist müde, geh mal rein und hol mal 4 Offensive Rebounds in 10 Minuten oder so, dann geht er rein und macht das. Ja. Und solche Leute brauchst du, weißt du, die kriegen 4 DNPs hintereinander und die reißen ihr Maul nicht auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Spieler hätte ich 1000-mal lieber als irgendwie ein vermeintliches Talent, der denkt, er wäre irgendwie noch ein Mega-Zocker in der Liga. Nein, um Gottes Willen, also das meinte ich auch gar nicht damit. Ich klar, das steht außer Frage, dass er für ein Team oder für ein Team, was ich aufstellen würde, wäre mir auch lieber als Josh Smith. Ich wollte damit nur sagen, dass das Talent, was da noch offen ist, sehr unterschiedlich ist. Also manche sind wirklich sehr, sehr limitiert und das ist der Grund, warum sie noch Remaining Free Agents sind. Und manche Spieler sind halt eigentlich vom Talent her überhaupt nicht limitiert, sondern eher vom Kopf her. Also dass es die unterschiedlichsten Gründe gibt, warum da noch jemand nicht gezogen worden ist. Aber das, was du gerade gesagt hast, so Musterprofi zu sein, wenn ich mir die Liste hier mal angucke, das gilt ja für viele. Also ich glaube, Matt Bonner, der lange bei den Spurs gespielt hat, ist auch so ein Fall, der einfach das macht, was ihm gesagt wird. Jason Terry zum Beispiel, der immer irgendwie seinen Platz gefunden hat und ein guter Teammate ist. Steve Novak und. Das sind jetzt alle keine Spieler, die dich spielerisch unbedingt aufs nächste Level heben, aber die einfach im Kader eine gute Rolle spielen können. Ja. Ich nenne dir 3 Namen und du musst mir einen nennen, der nicht mehr in der Liga ist nächstes Jahr. Ja. Ty Lawson, aka ich feiere gerne, Lance Stevenson, der 8th Grader und der Rebound-Clown J.J. Hickson. J.J. Hickson. Nicht mehr in der Liga? 27 ja. Jahre. Ja, aber ich glaube, bei Ty Lawson und bei Lance Stevenson werden am Ende doch immer noch Leute gamblen und sagen, wir kriegen die wieder hin. Weil es noch nicht so ewig her ist. Ich meine, erinnere dich an die Serie zwischen Miami und Indiana zum Beispiel bei Lance Stevenson oder die knapp All-Star-Saison bei Ty Lawson. Das ist alles noch nicht so lange her. Deswegen wird es, glaube ich, immer ein Team geben, die da gamblen werden und sagen, okay, komm, wir versuchen es nochmal irgendwie mit einem Jahresvertrag. Groß finanzielles Risiko besteht da nicht, aber vielleicht kriegen wir den ja wieder so hin, dass er annähernd an die Form anknüpfen kann. Ich glaube, dann von den dreien eher J.J. Hickson. Aber es sind durchaus auch, ich gucke mir gerade die Liste an, es sind ja echt noch ein paar wirklich interessante Namen auf der Liste. Also Norris Cole zum Beispiel. Hätte ich für jedes Team, also weiß ich nicht, lass mich überlegen. Es gibt vielleicht nur OKC, Golden State, und das war's auch fast schon, wo ich die Point Guard Rotation zwischen Backup und Starter dann eben bevorzugen würde. Aber sonst würde ich sagen, jedes Team müsste Norris Cole. Ja, Mann, ey, die Knicks haben jetzt gerade irgendeinen undrafted Rookie irgendwie auf die 1 gesetzt, der sich im Training Camp beweisen muss. Warum denn nicht hinter Brandon Jennings und Derrick Rose noch Norris Cole einkaufen? Verstehe ich nicht. Ja, der braucht zu viele Minuten. Ja, keine Ahnung, du könntest ja auch Brandon Jennings irgendwie auf die 2 stellen oder so, aber Norris Cole hat so früh in seiner Karriere, in der Rookie-Saison ist er, glaube ich, ja schon Champion geworden, oder? In Miami. Ja, ja, ja. Unter so professionellen Strukturen in der NBA gelernt, und die New Orleans Pelicans hatten jetzt viel Pech, aber auch da hat er eine vernünftige Zeit hinter sich gebracht und verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er nicht zumindest als Backup schon irgendwie über die Ladentheke gegangen ist. Total. Gerade weil er halt auch bei den Pelicans sehr guten Eindruck gemacht hat, als eben Jrue Holiday im Prinzip 50 Jahre hintereinander verletzt war. Genau. Und dann eben als Starter dann auch eingesprungen ist, vernünftigen Spielaufbau. Ich glaube, da auch Anthony Davis zu füttern und bei Laune zu halten, ich glaube, das war kein einfacher Job. Ich war ein bisschen überrascht, dann zu sehen, dass sie ihn nicht wenigstens dann eben resigned haben, so als Übergang, dass sie dann eben anstattdessen mit Etwan Moore und Solomon Hill gehen. Zwei sehr unbewiesene Spieler, ist natürlich Teil dieser, weiß ich nicht, dieser Verjüngung des Teams, aber bin ich nicht super happy mit. Also, dass sie Eric Gordon und Ryan Anderson, das kann man sehr, sehr gut verstehen, glaube ich, gerade wenn man sich den Price Tag anschaut von den beiden Spielern, aber Norris Cole, den hätte ich doch weiter unter Vertrag genommen. Also, Chinesisch lernen müssen oder ihre Karriere beenden. Shane Larkin, tschüss. Kendrick Perkins, tschüss. PJ Hairston ist halt noch recht jung. Naja, vielleicht. Der ist fett. Er hat einen fetten Arsch. Ja, tschüss. Klee Anthony Early, tschüss. Chinesisch. Jordan Farmer, Chinesisch. Doryl Wright, Chinesisch. Jede Menge. Also. Meta World Peace, Tayshaun Prince, Andrew Miller, bitte Karriereende. Kommt schon, Jungs. Ja. Nimmt so ein bisschen. Jason Terry, was denn damit? Damit über ihn könnte man ja noch sprechen. Meinst du, dass man den Jet noch, so wie bei Houston letztes Jahr, nochmal ein Jahr unter Vertrag nehmen könnte? Anscheinend hat er Bock drauf. Holt ihn doch nach Hause, Phil. Ja, finde ich auch. Und Charlie Wheat? Wieso denn nicht? Wir haben schon 15 Spieler unter Vertrag, Mann. Ich bin der größte Charlie Wheat-Fan. Ich habe gesagt, holt ihn zurück. Es wird eh ein beschissenes Jahr. Und anstattdessen haben wir irgendwie... Nein. Ja, gut. Na, kann man tatsächlich nicht sportlich. Nihao, Charlie V. Ja. Jason Terry, der soll zu den Sharks kommen hier, Mann. Ich gehe dahin, ich mache die Dreier-Goggles. Ich kaufe mir Tickets in der ersten Reihe, Mann. Ich raste aus. Ich rasiere mir alle Haare ab. Was mit Kirk Heinrich? Ja, eben auch so ein Musterprofi, ja? Wie so ein Tyler Hansbrough, nur halt ungefähr 30 Jahre älter. Das sind alles Leute jenseits der guten 30. Kevin Martin, jenseits der guten 30, vor 2 Jahren noch als Sixth Man gehandelt. Jetzt nichts mehr. Ja, da kannst du höchstens sagen, coming home, dass dann eben Sacramento den nochmal unter Vertrag nimmt für die, weiß ich nicht, 26-Punkte-Saisons, die er den geliefert hat. Ich glaube, da geht er lieber nach China. Ganz ehrlich, Mann, wenn Sacramento das einzige Team ist, was anruft, dann, glaube ich, bucht er seinen Flug. Tschüss. Geht nicht. Was ist das für eine geile Franchise? Also, ja, das tut er, also welcher gestandene Veteran tut sich denn das am Ende seiner Karriere nochmal an? Vor allem, du kommst von den San Antonio Spurs, die professionellste Franchise auf Erden, und gehst in dieses Moloch in Sacramento, um dein letztes Jahr NBA nochmal zu spielen. Never ever, Mann. Ja, das stimmt. So nötig haben die es finanziell alle nicht. Bevor wir zu dem wichtigen Teil des Podcasts kommen, wäre vielleicht auch mal gut, wenn wir zu Beginn des Podcasts sagen, was wir alles machen und worüber wir sprechen, damit die Leute nicht sich 40 Minuten durchquälen müssen. Wir wollen natürlich über Olympia sprechen. Super wichtig für mich und für uns. Vielleicht anders, als ihr jetzt denkt. Aber ein Team hätte ich noch, das ich erwähnen möchte. Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlich getuned. Die Houston Rockets. Ich habe eben die beiden Lazarett-Abonnenten erwähnt. Ryan Anderson und Eric Gordon sind mit dicken Verträgen zum Team um Mike D'Antoni und James Harden gestoßen. James Harden hat selber nochmal quasi den Westbrook gemacht und frisches Geld in seine Kasse hat spülen lassen. Wie schätzt du das Team ein? Die werden ziemlich viele Punkte machen pro Spiel. Und James Harden, you heard it here first, Scoring Champion 2016-2017. Ihm wird das D'Antoni-System Point Guard driven, sehr schnell, alles über die Guards, sehr gut zu Gesicht stehen. Firepower haben sie, glaube ich, genug, aber sie haben natürlich keine Defense, das gebe ich zu. Aber ich glaube, das wird sehr spektakulär. Ja, sie müssen im Prinzip jetzt nur noch Patrick Beverley abgeben und dann sind sie das perfekte 2K-Team. Du hast nur Leute, die irgendwie slashen können und die irgendwie Dreier splashen und nichts dazwischen. Defense wird sowieso overrated. Du gehst im Zweifel zur Seite, damit der Gegner 2 Punkte scoren kann, damit du weiter Dreier werfen kannst. So läuft das im Prinzip und das wird auch so ein bisschen der Plan sein. Witzig ist, ich werde eventuell sie bei einem Preseason-Spiel schauen, weil sie rüberkommen und gegen die Pelicans ein Preseason-Spiel hier in Shanghai spielen werden. Boah. Und da werde ich ungefähr jedes Geld der Welt bezahlen, um endlich mal ein Pseudo-NBA-Spiel wenigstens zu sehen. Boah, aber Punkte gibt's auf jeden Fall. Völlig, ich habe einmal, also James Harden live gucken sowieso, ich habe einmal Anthony Davis live sehen dürfen. In der letzten Saison. Da musst du, also nimm wirklich, ich zahle auch die Hälfte deines Tickets. Du musst das machen, du musst dahin. Anthony Davis ja, live hat mich so geflasht, Mann. Und ich finde das so krass, dass niemand in der ganzen Liga mehr über ihn redet. Niemand. Das ist echt krass. Niemand. Ja. Kein Mensch redet mehr über Anthony Davis, Mann. Wenn der Typ fit ist, dann ist der, was, Top 5. Easy. Manche Leute könnten vielleicht darauf hinweisen, dass er letztes Jahr 59 Punkte erzielt hat und 20 Rebounds gegen Detroit, glaube ich, war's. Nee, du hast recht, also jetzt unabhängig von diesem einen Spiel, das lag natürlich daran, dass alle gesagt haben, ja, jetzt wird diese Entwicklung weiter ihren Weg nehmen und er wird sofort den MVP gewinnen oder sowas. Und er hatte trotzdem eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr, nur dadurch, dass er seine Schulterverletzung hatte, konnte er natürlich jetzt nicht an dieser unglaublichen Leistungsexplosion, die er in den ersten Jahren hatte, dann eben anknüpfen. Aber jetzt gerade im Hinblick auf Karl Anthony Towns, der so ein bisschen das neue Posterchild dieser der Reddit Community ist, sage ich jetzt mal, als upcoming Star und MVP, der jetzt hochgelobt wird und nächstes Jahr schon, weiß ich nicht, 58 und 10 averaged oder sowas. Ja, gefühlt. Gefühlt natürlich ist das ein bisschen außerhalb vom Kontext, dass man das eben nicht so valued, das ist absolut echt. Finde ich so krass. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Houston Rockets. Weiterer Nutznießer im Team definitiv Clint Capella. Der wird bestimmt seine, weiß ich nicht, 12 Rebounds pro Spiel averagen bei dem Pace, die sie machen. Aber ich glaube halt ganz ehrlich, dass es trotzdem bestenfalls zu Rang 10 in dem Westen werden kann. Wir werden bestenfalls sehen. Wir werden sehen, was Mr. Pringles aus dieser Offense macht. Ja. Vor allem, weil du halt Ryan Anderson jetzt vor allem, wenn man jetzt mal sogar über diese Saison hinaus sich das Team anschaut, dann hast du im Prinzip katastrophale Verträge verteilt. Also Ryan Anderson, 4 Jahre, was waren's? 80 Millionen? Glatt. ich weiß, vielleicht sogar ohne Option. Also wenn das letzte Jahr keine Teamoption ist, kannst du dich im Prinzip als GM sofort aus dem Fenster stürzen, weil der diese 4 Jahre nie das Trikot der Houston Rockets anziehen wird. Nach 2 Jahren ist wahrscheinlich Schluss. Mhm. Und dann wirst du über ein Buyout quatschen. Ja klar, spätestens wenn Mike D'Antoni nicht mehr, und Mike D'Antoni hat, glaube ich, noch nirgendwo seinen Vertrag erfüllt, spätestens wenn der nicht mehr Trainer ist, passt er auch in überhaupt gar kein Spielsystem mehr rein. Also nächste Offseason dann schon. Vielleicht, ja. Vielleicht quatschen wir in der nächsten Offseason darüber, ob er Chinesisch lernen sollte. Ja, und James Harden hatte eben dann sich dementsprechend fürs Geld entschieden. Gleichzeitig ist das Championship-Window, wenn es denn überhaupt je auf war, zu. Ja. Das steht auf jeden Fall fest, aber da durch den Abgang und diesen Generationswechsel kann man ja gar nicht sagen, aber diesen taktischen Wechsel in die andere Richtung hat man ihm im Prinzip gesagt, okay, wenn du jetzt hier mit diesem Haufen weiter Basketball spielst, geben wir dir nochmal schön irgendwie 50 Millionen mehr. Und dann hat er gesagt, mit diesem Haufen. Ja, und sie haben seinen innerteamlichen Erzfeind Dwight Howard gehen lassen. Und Platz dafür gemacht, dass er der uneingeschränkte Chef ist und ihm einen Coach geholt, der ihn zum Scoring Champion machen wird. Plus noch viel Kohle. Naja gut, es gibt schlechtere Gründe, um zu sagen, okay, dann unterschreibe ich halt für 25 Millionen im Jahr, mein Gott. Ja, das stimmt, definitiv. Ne? Hast du noch irgendwas, was dir jetzt auf der Seele brennt? Nee. Weil wir werden die Off-Season-Recaps machen, wenn du wieder aus deinem wohlverdienten Urlaub wieder zurück bist. Für dich geht's in die Stadt, die niemals schläft. Kann ich ja jetzt einfach mal so raushauen. Und dann werden wir also im Prinzip Team für Team, Division für Division durchgehen und uns dann auch ein bisschen analytischer als dieses Mal die Depth Charts anschauen, die Teams und den Ausblick auf die neue Saison. Derweil aber, Trommelwirbel, gibt es Olympia. Ja, yes. So sieht's aus. Morgen ist die Eröffnungsfeier. Rio. Bricht eigentlich alles zusammen in Rio? Wie meinst du, bricht alles zusammen? Ja, also physisch, das Maracanã-Stadion, die Schwimmerhalle, bricht das alles zusammen? Na, die sind ja durch die Fußball-WM schon ein Großereignis gewohnt, ne? Die Hälfte der, also die Stadien und so, die werden ja mit Sicherheit wieder benutzt werden. Also hast du es jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt dafür, dass im Prinzip der Ausnahmezustand in Rio ausgerufen worden ist. Ja, die ungefähr. Ja, gut. Also tatsächlich, no shit, der Ausnahmezustand, weil sie nichts mehr bezahlen konnten und die Hälfte der Sachen noch nicht fertig war. Ja, das regelt das IOC schon. Da liegt noch ein bisschen Kohle. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie asozial ist es, dass die Basketballer der Amerikaner nicht im olympischen Dorf bleiben? 1. Kann ich total nachvollziehen, Mann. Ey, da sind nur... Da laufen nur Amateure rum, die kein Schwein kennt, die sich wahrscheinlich untereinander alle nicht kennen. Was meinst du, was passieren würde, wenn Kevin Durant, Carmelo Anthony und sonst wer da durchs olympische Dorf laufen würden? Die könnten sich doch gar nicht vorbereiten. Die würden die ganze Zeit nur Selfies machen müssen, Autogramme schreiben. Wahrscheinlich sind die Betten auch nur 2 Meter groß, dass sie es direkt so übertreiben und eine Abramowitsch-Yacht vor das olympische Dorf, um den anderen so einen riesen Mittelfinger zu zeigen, was wir für geile Motherfucker sind und was ihr für arme Schlucker seid. Okay, darüber kann man sich streiten. Aber dass sie nicht ins olympische Dorf gehen, finde ich schon in Ordnung. Haben sie, glaube ich, noch nie gemacht. Ich muss dir jetzt die wichtigste Frage des Podcasts stellen und das knüpft ein bisschen an eine Not Safe for Work Discussion an, die wir per WhatsApp hatten. Welcher Mofo des amerikanischen Teams schläft keine einzige Nacht auf diesem Schiff? Klay Thompson. Yes! Yes! Klay Thompson. Yes! Klay Thompson wird sich durch. So hört sich das an. Das Bett. Ja, keine einzige Beachvolleyballerin ist safe vor Klay Thompson. Niemand ist safe. Niemand. Nur die Gewichtheberin aus Georgien. Vielleicht auch, just for the fuck of it, auch die dich. Vielleicht. Klay Thompson, der wird schöne 3-4 Wochen da haben. Auf jeden Fall. Der Splash Brother. Mhm. Der wird splashen. 100%. Wie immature sind wir. Aber so, das gehört halt eben teilweise dazu. Ich glaube, über den Basketball brauchen wir gar nicht groß reden. SB Nation veröffentlicht schon Artikel, wenn wir alle internationalen Spieler, die es gibt, zusammen zu einem Team mischen, hätte dieses Team eine Chance, auch nur zu competen? Und dann haben sie tatsächlich von 1 bis 15 die vermeintlich besten Basketballspieler aller Nationen, die teilnehmen, aufgezählt und haben dann überlegt, wie ein Spiel ausgehen würde zwischen denen und Team USA. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen nervig, was die Amerikaner da machen. Man hat ja jetzt diese ganze scheiß Redeem-Team-Kacke schon mehrere Weltmeisterschaften und Olympische Spiele gehabt. Wie wäre es denn, wenn man sagt, dass nur Profis aus den ersten 3 Jahren in der NBA dahin kommen können? So wie es die deutschen Fußballer machen. Du darfst nur 2 Spieler über 26 haben, du schickst ihn dahin und dann ist gut. Ja, gut. Dann hätten sie halt 10 Spieler unter 25 Jahren geschickt. Das wären dann Carl Anthony Towns und Co. gewesen. Jimmy Butler. Vom jetzigen Teams und dann sagst du noch, na gut, dann füllen wir halt mit Kevin Durant und Carmelo Anthony auf. Was wäre dann passiert? Genau das. Ja, das stimmt. Aber ja, also nicht mal die Spanier, die ja sonst so als ärgster Konkurrent oder Wettbewerber lange Zeit auch gegolten haben mit den beiden Gasol-Brüdern, mit Ricky Rubio und so weiter und so fort, Rudy Fernandez. Ich glaube, Marc Gasol ist gar nicht dabei in diesem Jahr. Noch Verletzungen auskurieren und so. Ja, keine Chance. Keiner hat da eine Chance. Ich meine, wie ist das? Ich glaube, China ist bei denen in der Gruppe. Wie haben sie die geschlagen? 106 zu 47 oder so? Hast du den Dunk-Attempt von DeMar DeRozan gesehen? Ja, was hat er sich denn dabei gedacht? Krass. Also für die, die es nicht gesehen haben, googelt mal. Der hat ihn ja fast umgebracht. Ne? Ja, googelt mal 360 Grad als Zahl 360 und DeMar DeRozan. Da werdet ihr diesen Dank finden. Den hat er nicht reinstopfen können, aber er hat versucht, jemanden aufs Poster zu bringen mit einem 360-Grad-Dank und über ihn zu stopfen, mitten im Spiel. Ey, das war rücksichtsloser als die Assassination von JFK in Dallas, Mann. Ja. Noch rücksichtsloser. Ja. Noch mehr straightforward. Aber andere Teams würden dann tatsächlich dem beim nächsten Mal auch irgendwie eine klatschen, ne? Ich glaube auch. Man ganz wenn er das noch, wenn er das noch mal versucht gegen Litauen. Mach das mal gegen Serbien. Ja, genau. Gegen Serbien oder Litauen, versuch das mal. Du, den Ellbogen, den müssen sie dir operativ wieder aus dem Gesicht entfernen. Genau, und nächste Woche kannst du dann irgendwie Kanye West anhören und die Drähte in deinem Kiefer zählen. Wirklich? Ja, so eine außenfeste Klammer, weißt du? Ja, also ich meine, ich muss das ja ganz ehrlich sagen, unglaublicher Attempt und sah auch mega krass aus. Hätte wahrscheinlich auch möglicherweise der beste In-Game-Dunk sein können ever, aber das kannst du halt nicht machen, wenn du irgendwie gegen Profis spielst. Weißt du noch, als Vince Carter über Frederick Weiss drüber gesprochen? Ich habe mir den ungefähr 30 Mal danach nochmal angeguckt. Der hatte seine Kevin Garnett hat sich fast ausgezogen, Mann. Ja. Kevin Garnett hat fast Vince Carter ins Gesicht geschlagen. Ja, das war so krass. Also kleiner Teaser. Ich arbeite gerade an einem kleinen Artikel, den wir dann launchen. Ich wollte schon sagen, kleiner Teaser. Die USA werden die Goldmedaille holen. Nein. Kleiner Teaser. Der Artikel, den ich schreibe, den wir dann, nachdem wir unsere Website ein bisschen gerebrandet haben, veröffentlichen werden, geht über ja, in Anführungsstrichen Spieler, die jetzt so ihren fünften Herbst der Karriere gerade in der NBA haben. Und natürlich wird Vince Carter dann nochmal dokumentiert. Ich habe mir die 100 besten Dunks von Vince Carter angeschaut. Und ich sag euch, niemand kommt auch nur in die Nähe von dem, was der abgezogen hat, als der bei Toronto in die Liga gekommen ist. Das habe ich auch schon mal gemacht. Irgendwann habe ich auch mal... Jeden Tag hat der Leute zerstört. Ja, er hat Karriere beendet. Jeden Tag. Mhm. Ja, ich habe mir auch schon mal so eine YouTube-Compilation angeguckt. Das ist, ihr kennt ja wahrscheinlich diese Compilation-Videos von Blake Griffin aus seiner Rookie-Saison, war er verletzt, aus der zweiten Saison und so. Das ist gar nichts dagegen, was Vince Carter mit den Leuten angestellt hat. Das ist wirklich nicht von dieser Welt gewesen, muss man einfach sagen. Also von der Athletik her, Zach LaVine, was er so im Dunk-Contest gemacht hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man auch ab und zu die Brille abziehen von die alten Jungs, waren immer die krasseren, kommt er auf jeden Fall an Vince Carter ran, aber wir sprechen hier halt über In-Game-Dunking. Und wir sprechen ja auch nicht irgendwie über Fast Break 360 oder sowas, ja, wie Terrence Ross und die Zach LaVines dieser Liga, sondern wir sprechen hier über Contested, ja. Alonzo Mornings, diese ganzen Jungs, ja, also Leute, die wirklich. Da musst du erstmal irgendwie Ibaka viermal hintereinander ins Gesicht stopfen, bevor du auf das Level kommst. Ja, eben. Also einmal gab es früher in der NBA einfach auch auf der 5 und auf der 4 noch ein paar krassere Jungs. Das muss man einfach so sagen. Das Spiel war damals anders als jetzt. Und über die hat er alle gestopft. Und wie du schon sagst, keine Show oder keine Fastbreaks oder so. Einfach mitten im Spiel, da wo andere Leute zum Korb ziehen und einen Korbleger machen, macht er einen Windmill. Über die Köpfe von anderen Leuten drüber. Die alle größer sind als er. Wahnsinn. Absolut eklig. Lass uns über Olympia sprechen. Komm. Ja, eben. Wichtiger als Olympia Basketball ist im Prinzip richtiges Olympia. Also liebe Hörer, die ihr nur vielleicht rein auf Basketball orientiert seid, tut uns leid, aber wir müssen jetzt zwangsläufig über ein paar geile Sportarten sprechen. Worauf freust du dich denn am meisten? Auf irgendeine 13-jährige chinesische Schwimmerin, die wieder schneller sein wird als irgendein 25-jähriger Schwimmer aus den USA oder so. Nein, Quatsch. Worauf freue ich mich am meisten? Ich bin, was die meisten wahrscheinlich von euch auch sind, ich verfolge bei Olympia vor allem die Leichtathletik-Wettkämpfe total gerne. Ich sehe den Zehnkampf gerne, den Siebenkampf gerne. Ich sehe die lange Distanzläufe sind nicht so mein Ding, aber so Mitteldistanz, 400 Meter, 800 Meter, 200 Meter und 100 Meter, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob Usain Bolt sich dann final auch unsterblich machen wird. Diskuswerfen, Speerwerfen, da alles, was dazugehört, Stabhochsprung, normaler Hochsprung, Weitsprung, das sind so meine Dinger, da hänge ich wirklich stundenlang vorm Fernseher und gucke mir das an. Ja, ich war hier in Shanghai bei der Diamond League, und habe eben die ganze Palette hier gesehen und da war im Prinzip ja auch schon fast durchgehend die Creme de la Creme, was so die Leute betrifft. Usain Bolt war nicht da, aber dafür hat Justin Gatlin ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt. Der hat da seine Saisonbestleistung bisher dann auch tatsächlich erlaufen und weiß ich nicht, eine 9.8 oder sowas. 9.84, 9.88, irgendwie sowas. Ich bin da ein bisschen anders. Also ich finde tatsächlich Leichtathletik ziemlich cool, aber es sind eher so die andere Sportarten, die ich sonst nicht so auf dem Schirm habe. Ich finde Schwimmen unglaublich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil das eben auch ziemlich, es ist einfach flott vorbei. Ne? Jetzt gerade was die Endläufe betrifft, bam, 40 Sekunden und dann ist es vorbei. Das finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Gerade natürlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ein Wettkampf, wo dann eben Deutscher noch mit dabei ist, natürlich auch immer in gewisser Weise nochmal ein Deut interessanter. Deshalb Paul Biedermann ist natürlich immer ganz, ganz cool irgendwie dann anzugucken. Deutscher Ruderachter ist für mich eigentlich auch immer total ein Must-See. Dieses Jahr freue ich mich mega auf Tischtennis. Jetzt ja. Nicht zuletzt, weil ich in China bin, aber weil eben im Ovcharov jemand ist, der tatsächlich mit Abstand der beste Europäer ist und ich habe mir heute tatsächlich die Auslösung angeguckt, der eine ganz gute Chance hat, ins Halbfinale einzuziehen, weil die beiden bestplatzierten Chinesen eben getrennt sind. Also er kann höchstens im Halbfinale dann eben auf den Chinesen treffen, soweit ich weiß, an den Zweitplatzierten. Also da ist eine Medaille drin. Ich habe mega Bock auf Toni Martin im Zeitfahren. Ja. Komplett auch auf generell, wie die Copacabana dann eben hochfahren und den Zuckerhut. Alejandro Valverde. Ich bin ja jemand, der mega gerne Tour de France guckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern wird es da ein Battle geben zwischen ihm und Chris Froome, Nairo Quintana. Vielleicht gehe ich jetzt zu sehr ins Detail. Geil, wie du nerdest für Olympia. Nairo Quintana, der Kolumbianer, ist leider nicht mit am Start bei Olympia. Ey, aber es gibt im Prinzip unendlich viele Sportarten, auf die ich unendlich viel Bock habe. Also Hockey, Feldhockey, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mega Bock drauf. Weißt du, was mich gar nicht kratzt? Fußball. Olympia, ja, klar. Interessiert mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Frauenfußball vielleicht in gewisser Weise, wenn man sich das Finale vielleicht angucken könnte oder sowas. Aber jetzt auch nicht unbedingt so. Ich habe nämlich auch noch parat. Also ich würde tatsächlich auch, was ich noch Bahnrad fahren, finde ich mega stark. Ich finde auch die Turndisziplin geil. Reck und Ringe und so gucke ich mir auch jedes Mal an und bin total fasziniert davon, als ehemaliger Sportstudent, was man mit diesen Geräten alles anstellen kann, wenn man nicht Handball, Junge, hier. Handball. Das wollte ich all unsere sagen. Jungs sind am Start. Ja, Mann. Das wird geil. Und Katar, der Europameister. Ich hate halt komplett gegen Katar, weil sie sich natürlich die ganze Mannschaft eingekauft haben. Die sind mit dabei. Aber sonst geht's wahrscheinlich halt wieder über Frankreich. Hm. Spielt dann halb Serbien bei der... Ja. Ekelhaft, Mann. Das ist aber generell auch bei der Leichtathletik eine Scheiße. Kennst du noch Merlin Otti? Weißt du noch, für wie viele Länder die aufgelaufen ist? Die ist doch irgendwie bei Weltmeisterschaften und Olympia, ich glaube, schon für 3 oder 4 Länder aufgelaufen. Finde ich auch irgendwie... Ja, das stimmt. Ja, das ist schon komisch. Also ich meine, ja, kann man ja so machen, aber... Naja, wir haben uns gerade drüber unterhalten, wer die Fahne tragen wird. Ja, zur Wahl stehen. Ich möchte mir jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, komisch anhören, aber zur Wahl stehen ein paar weibliche Sportlerinnen aus dem Bereich der... obwohl, ich habe sie sogar noch. Bahnrad, das hat sich extrem komisch angehört. Moderne Fünfkämpferin Lena Schönborn, Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke, wer auch immer das ist. Und dann Hockeykapitän Moritz Fürste, der aber als alter Hockeyinteressent wohl verletzt ist und nicht anfängt. Und dann eben unser Mann von Borussia Düsseldorf, Tischtennis-Legend Timo Boll. Die Town! Ja, Mann, ganz ehrlich. Meiner Ansicht nach muss das Timo Boll sein, weil ich finde es immer schön, wenn das jemand ist, den auch die Leute international erkennen. Und Timo Boll ist tatsächlich jemand, der im Tischtennis eben eine sehr, sehr prominente Figur ist, nicht nur hier in Asien, sondern auch in Europa. Wie rechnest du denn seine Chancen aus? Ja, ich glaube, dass das ein bisschen geringer ist. Also Ovcharov hat ihn wohl schon auch in der Hackordnung im deutschen Verband und auch in Europa überholt. Die Japaner sind wohl ganz gut und die Koreaner auch. Also ich bezweifle, dass er eine Chance hat, jetzt irgendwie Richtung Halbfinale vorzubrechen. Aber im Mannschaftswettbewerb sind wir halt schon neben den Chinesen im Prinzip das Team, was um Silber kämpfen kann, auf jeden Fall. Hm. Weißt du, was ich mir auch nicht angucken kann? Judo oder Ringen. Finde ich hart. Ja, hart Judo? Find ich ja hart, das langweilig. Stimmt schon. Ja, das stimmt. Gewichtheben gucke ich mir an. Echt? Finde ich nicht so geil. Ich wollte mich gerade fragen, zwei Sportarten, auf die du verzichten könntest. Ich fange vielleicht an, während du überlegst. Es werden vielleicht dieselben sein. Ah, ich gebe dir sogar irgendwie 4 oder 5. Pistolenschießen. Ja, ich hätte auch eine Schießdisziplin genommen. Also Gewehrschießen okay oder Pistolenschießen, aber wieso beides? Verstehe ich nicht. Ist jetzt so eine klassische Sportart, die jetzt halt kaum was mit physischer Tätigkeit zu tun hat, meiner Meinung nach. Ich finde auch Dressurreiten ziemlich lahm. Ja. So Springreiten, absolut, okay, klar. Aber Dressurreiten, weiß ich nicht. Ja. Und da hate ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber habe ich irgendwie nie gemocht. Ich finde Segeln ziemlich lahm. Ja, das finde ich auch. Segeln finde ich auch kacke. Dressurreiten finde ich kacke. Wir haben gerade 5 Hörer verloren, Mann. Ja, ist halt so. Was willst du machen? Segeln ist scheiße langweilig. Voller Hass auf, okay, das war's jetzt. Ist mir scheiße. Idiot. Jemand, der Segeln geil findet, der hat ja auch nichts verloren. Weitere 5 Hörer sind gerade. Ja, Ringen ist halt, finde ich halt irgendwie scheiße, aber das ist so ein bisschen der Ursprung von Olympia. Insofern fände ich es doch doof, wenn das gehen würde. Ja, mir sind zu viele Schießdisziplinen. Bogenschießen finde ich sehr geil, muss ich sagen. Koreaner reißen dann auch eh alles ab, Mann. Das ist total langweilig. Korea holt alle Medaillen, die es gibt. Ja, das ist egal. Aber ich finde die Sportart geil. Ich würde es auch gerne mal selber machen. Ich habe es noch nie selber gemacht. Ist BMX wirklich wichtig? Skateboard wird jetzt auch olympisch. Ist Skateboard und BMX wirklich wichtig? Warum denn nicht? Geh mit der Zeit, Mann, du grumpy old man. Ich weiß nicht. So, okay, Mountainbiking. Oh, ich hab was. Weißt du, was ich überragend geil finde? Badminton. Ja, ist geil. Badminton geht so ab. Ist so eine technisch, athletisch und konditionell, taktisch anspruchsvolle Sportart. Finde ich super geil. Meine Knie mögen es nicht, aber generell finde ich es gut. Nee, um Gottes Willen. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Kollegen eine Dreiviertelstunde Squash gespielt. Ich habe 4 Tage gebraucht, um mich wieder zu erholen. Ja, geh doch mal mit der Zeit. Squash Olympia. Squash ist aus den 80ern, Alter. Das ist Ballonseide, Fukuila und Schneuzer. Ja, gut, es ist halt genauso wie bei den Winterspielen, halt diese Verfolgungsjagd da. Was ist denn da los? Diese Buckelpiste. Ja. Ja, finde ich auch komisch. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ja, mein Gott. Also generell ist okay, aber wir sind halt hier nicht bei den X-Games, Mann. Ja, aber dann könntest du auch sagen, gut, warum denn dann, wir haben doch schon Volleyball, warum denn dann noch Beachvolleyball? Und Beachvolleyball finde ich auch geil. Ja, aber für all diese Sportarten muss eben dann auch eine Sportart weichen. Und die haben zum Beispiel sich überlegt, halt dann eben zum Beispiel Feldhockey rauszunehmen, glaube ich. Finde ich zum Beispiel nicht so cool, wenn du dafür dann irgendwie modernen Kopfsquash oder sowas dann irgendwie rein. Feldhockey wäre mir scheißegal, ich sag dir, wie es ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Hörer verloren, das sage ich dir. Ich weiß das. Ja? Ja. Ja, wieso? Du hast doch eine Lanze für Feldhockey gebrochen. Ich find's halt. Okay. Einigen wir uns auf scheiß Dressurreiten, Mann. Ja, Mann. Ja, das finde ich auch. Hat irgendwie alles seine Berechtigung, aber ob jetzt direkt jede Sportart dann auch immer direkt olympisch sein muss, finde ich auch. Ich find's sowieso schwierig, für mich ist immer so ein bisschen schwierig, generell bei Sportarten, und da wird es wahrscheinlich auch Gegenstimmen geben, aber wenn so der Hauptakteur nicht unbedingt der Sportler selber ist, kann ich schwer beschreiben. Weißt du, was ich meine? So genau wie bei der Formel 1. Finde ich auch immer, also früher hat mich Formel 1 richtig gekickt und dann jetzt denke ich mir so, okay, Fahrer, die früher durchschnittlich waren und jetzt das beste Auto haben, die gewinnen dann halt. Und wenn du da das beste Pferd hast, dann gewinnst du halt. Aber das sagt jetzt der totale Laie, der sich da überhaupt nicht mit auskennt und wahrscheinlich das überhaupt auch nicht zu würdigen weiß, was die Fahrer oder die Reiter da machen. Aber so kommt's bei mir irgendwie an. Also wenn die Hilfsmittel zu groß sind und, also wie gesagt, sehr subjektiv und die sportliche Leistung des Athleten selber irgendwie nicht so richtig erkennbar im Vordergrund steht, dann ist das für mich immer schwierig. Synchronschwimmen. Tut mir leid. Turmspringen finde ich geil. Nicht Turmspringen, Synchronschwimmen. Ja, aber ich sag nur Turmspringen finde ich geil. Synchronschwimmen finde ich auch kacke. Ja, okay, sehr gut. Und welcher Hörer hat sich jetzt abgemeldet, weil wir gesagt haben, Synchronschwimmen ist scheiße? André Vogt. Da hat er sich verschluckt. Okay, eine Sache übrigens noch, 2008 im Olympischen Dorf, die kanadische Mannschaft hatte einen Kühlschrank, der gesponsert worden ist von einer irgendwie kanadischen Bierproduzenten, wo du deinen Pass drunter hältst, der wird dann gescannt und dann kriegst du umsonst Bier, wenn du Kanadier bist. Wie geil ist das denn? Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ja, sehr geil. Ja, sollte ja auch olympisch werden. Bin ich stark. Also, ich glaube, das war unser einmaliger Olympia-Rant. Vielleicht legen wir doch mal nach. Sonst gebt uns Bescheid, ob euch das total genervt hat und ob wir euer Pferd damit dann irgendwie diskriminiert haben. Ob ihr eine Segel-Sondersendung von uns haben wollt. Genau. Insofern tatsächlich, wenn ihr uns einen kreativen Rant gibt, wieso irgendwas cool ist, machen wir vielleicht ein Mea Culpa und erzählen dann nächstes Mal, wie geil eigentlich Segeln ist. Werden wir nicht. Unter Garantie werden wir das nicht, eine Sendung über Segeln machen, Phil. Okay. Ja, dann fahre ich jetzt mal zum Flughafen. Tschüss dann, ne? Ich bin immer noch völlig. Bis die Tage dann, ne? Reingehauen. From downtown. From downtown. Reingehauen.